damit herzlich willkommen. Ein Spiegel her. Los, sofort. Mindestens 1 Meter groß. Und damit herzlich willkommen. Hör zu. Du weißt doch, wie es läuft, Mann. Beat-Labor. Macht süchtig. Liegt dir im Blut wie Dope. Davon kommst du einfach nicht mehr los. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr das gewisse Etwas probiert habt. Ich wollte es nur hierher schaffen. Und ihr solltet mir zuhören. Ich will sehen, dass ihr etwas fühlt und nicht nur mitspielt. Beat-Labor. Jetzt gibt es Beat-Labor. Und du denkst so, warum machst du das? Als ob mich das geil machen würde. Und dann fragst du, warum machst du das? Und dann sagt die, ja, ich möchte das Kind in mir bewahren. Satz, den du übrigens selten in einer Abtreibungsklinik hörst.